Der Glaube, Al-Iman. Hadith Nummer 8. Ibn Umar sagte, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte, der Islam wurde auf 5 gebaut. Dem Zeugnis, dass kein Gott da ist außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dem Verrichten des Gebets, dem Entrichten der Zakat, dem Hajj und dem Fasten im Ramadan.